Vater, geht es weiter mit dem Heiligen Geist und Jesus. Before we go to the number three, I will quickly conclude the number two. Amen. Mm-hmm. You know, on Wednesday we talked about Elisha. Am Mittwoch haben wir über Elisa gesprochen. Amen. We also talked about Moses. Ach, über Mose. You know, Elisha was not in panic when there was problem. Elisa hatte keine Panik, als es Probleme gab. You know, problems, they are bound to come. Probleme werden kommen. Jesus said, in this world you will have tribulation. Jesus sagt, auf dieser Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Amen. In this world, auf dieser Welt, you will have tribulation. Werdet ihr Bedrängnis haben. Praise the Lord. Halleluja. He did not promise us problem free. Er hat nicht gesagt, dass wir ein problemfreies Leben haben werden. Amen. He said there will be tribulation. Es wird Bedrängnis geben. Amen. Amen. Let us go to John 16. Johannes 16. Praise the Lord. Halleluja. 32 and 33. Amen. 32 und 33. He said, behold, the hour cometh, yea, it's now come, that you shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone, and yet I am not alone, because the Father is with me. Amen. Amen. So also you and I, we are never alone. Also wie du und ich, wir sind nicht alleine. Amen. Amen. Christ is with us. Amen. Christus ist mit uns. Verse 33. These things I have spoken unto you, that in me you might have peace. In me you might have peace. Damit ihr in mir Frieden habt. In the world you shall have tribulation. He said there will be problem in the world. Auf der Welt wird es Probleme geben. Amen. Amen. But be of good cheer, I have overcome the world. I have overcome the world. Ich habe die Welt überwunden. I have overcome the tribulation. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, a problem came to Elisha. Probleme kamen zu Elisa. He was not afraid. Aber er hatte keine Angst. You know, the servant was afraid. Aber sein Knecht hatte Angst. But Elisha was not. Elisa hatte keine Angst. Because Elisha, you know, Elisha, he knew who he was. Elisa wusste, wer er ist. Amen. Mm-hmm. He knew that you know, if you know who you are, you will not be afraid of anything. Dann wirst du auch keine Angst haben von nichts. It's like if you have a lot of money. Wenn du viel Geld hast, beispielsweise, wenn du 1 Million hast, and somebody, there's a bill that just come to you. Und es kommt eine Rechnung auf dich zu. Du sollst 250 Euro zahlen. You don't laugh and say, what is that? Du wirst lachen und sagen, because es ist you know what you have. Denn du weißt, was du hast. Is somebody getting it? Yeah. Praise the Lord. Halleluja. But if you don't know, wenn du nicht weißt, was if du you hast, don't know, you even have any money. Dass du irgendein Geld any hast, bill jede Rechnung wird dir Angst machen. You get it. Any being will threaten you. Jede Rechnung wird dir Angst machen. Elisha was not threatened. Elijah hat sich davon nicht bedrohen lassen, von der syrischen Armee. Praise the Lord. Halleluja. You know, the servant was afraid. Der Knecht hatte Angst. What are we going to do? Was sollen wir machen? But Elisha said, those that be with us are more than those that be mehr, als die bei ihnen sind. Because we are not alone. Denn wir sind nicht alleine. You can count theirs, but you cannot count us. Das deren Armee kann man zählen, aber unsere Armee kann man nicht zählen. That you cannot count those that belong to us does not mean they don't belong to us. That you cannot see them does not mean they don't belong to us. Die nicht sehen kannst, heißt nicht, dass sie nicht da sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Elisha was calm. Elisa war gelassen. Moses was crying. Mose war am Weinen. We are in Exodus 14. Wir waren bei 2. Mose 14. You know, yeah, Moses was crying. Wo Mose halt aus der Fassung geraten ist. And God said, why are you crying unto me? Und der hat gefragt, wieso schreist du mich an? You know, I am not the problem. Ich bin nicht das Problem. Elijah, you know, let me say, Moses is supposed to know what to do. Mose hätte wissen müssen, was er zu tun just hat. Just like some of us today. Genauso wie einige von uns. We are supposed to know what to do when wir müssen problem eigentlich comes. Wissen, was wir tun, wenn Probleme kommen. Amen. Ja. But you know, we always go to the wrong direction. Aber wir gehen immer in die falsche Richtung und tun das Falsche. Amen. Amen. Elijah knew what he was going to do. Elijah wusste, was er tun And Moses here did not even know what to do. Aber Mose wusste nicht, was er tun He was crying. And he's, you know, what God called cry. It's not, you know, it's different from what man called cry. Und das, was Gott weinen, ist anders als das, was der Mensch weinen. You know, what God called cry. You know, he was telling them something good. Er hat ihnen ja eigentlich was Gutes erzählt. Now that you not be afraid. Dass ich keine Sorgen machen But then kann. God said, why are you crying unto me? Aber Let's Gott cry. Hat gesagt, wieso weinst du? You are not calm. Du bist nicht you are not speaking gelassen. To the problem. Du sprichst nicht zu dem Problem. Okay. You know, it is not tell the problem about God. Oh, let me see. It is not tell the people about God. Es ist nicht, du sollst erzähl den Leuten über Gott. God is not the problem. Gott ist nicht das Problem. The people, they are not the problem. Die Leute sind nicht das Problem. There is a problem. Es gibt ein Problem. And it needs to be solved. Und es muss gelöst werden. You know, we know the problem. The problem was the sea. Das Problem war das. They cannot pass go through. They are unable to go through the sea. Vor dem sie standen, sie wussten Is nicht, somebody wie sie getting it? Durch das Meer gehen sollen. You are to know the problem. Du musst das Problem kennen. Amen. Amen. You know, he was crying and saying, don't worry, you will not see this problem again. Ihr werdet dieses Problem nicht mehr sehen, aber trotzdem ist es weinen. Now we not solve the problem. Ich will das Problem nicht lösen. God said, do something to that problem. Gott hat gesagt, tu etwas Is mit dem Problem. Is somebody getting it? Let's go there. Amen. Amen. Exodus. Let us quickly go through. Amen. 2. Mose. Exodus 14. 2. Mose 14. Verse 15. 2. Mose 14. And the Lord said unto Moses, Wherefore cry thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they go forward. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at how he was crying unto God. Verse 13 and 14. Verse 13. And Moses said unto the people, Fear not, fear ye not. Stand still and see the salvation of the Lord. Which he will show to you today. For the Egyptian whom thou hast seen today, you shall see them no more forever. The Lord shall fight for you and shall hold your peace. You know, this cannot solve the problem. Das kann das Problem nicht lösen. You have good words, but they cannot solve the gute Worte, aber die können das Problem nicht lösen. Praise the Lord. Hallelujah. Then the Lord said, and the Lord said unto Moses, Wherefore cry thou unto me? Speak. Tell the people to move forward. Sag den Leuten, sie sollen sich bewegen. Go into the sea. And you know what was in front of them? The sea. The sea was there. Sie sollen weitergehen, geradeaus weitergehen. Amen. Das war vor Tell them to move. Das Meer. Then he said, but lift thou up. You see it? Lift thou up your rod and stretch out your hand over the sea. The problem was the sea. Das Problem war das Meer. Amen. Ja. And divide it. Something needs to be done. Etwas muss getan werden. For the sea. Dem Meer. That problem, you know, that problem needs to be solved. Das Problem muss gelöst werden. Sometimes we don't solve the problem. We do other things around the problem. Manchmal lösen wir das Problem nicht. Wir tun andere Dinge. Is somebody getting it? Mm. Amen. Das Problem bleibt. You know, if you have pain, du Schmerzen hast, you are saying God, you are the healer. Und sagst Gott, du bist you der are, Heiler. You heal the, you raise the dead. You heal the sick. That is not Kranken. The prayer. Und sagst Gott, du bist derjenige, der die Kranken heilt. Ist das aber nicht das Gebet? That is, you know, you are the one that can heal me. You are the only one that is the healer. That is not what God wants you to do. Das ist nicht das, was Gott von dir in diesem Moment möchte. Jesus told us what to do. Jesus hat uns gesagt, was wir tun sollen. Mark 11. Markus 11. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Look at Mark 11. Put something here. Amen. Amen. Go to Mark 11. Markus 11. There. Amen. Mark 11. Praise the Lord. Hallelujah. You know, here Jesus came to teach us how to live his life. Jesus kam uns beizubringen, wie wir sein Leben führen. He came to reveal to us how to live his life. The new life that we have. Leben führen, we now have the life of Christ. Das Leben von Christus. That is different from the natural life that we have been living. Was anders als das natürliche Leben, was wir gelebt haben. Praise the Lord. Hallelujah. It's like when you leave Ghana or Congo and you come to Deutschland. You know, you are going to learn everything they are doing here. Genauso wenn du aus einem Land wegziehst und in ein anderes migrierst, sozusagen einziehst. You know, there are a lot of things you are going to learn here. Und es gibt viele Sachen, die du in Land lernen wirst, die du vorher nicht kanntest. Amen. You know, once you are not born into Christ's world, wenn du in das Königreich von Christus geboren bist, you are to learn everything. Musst du alles lernen. Amen. Amen. And you know, it's, you know, because the old life is so different from the new life. Das alte Leben ist so anders als das neue Leben. Amen. Amen. Just like the Old Testament is so different from the New Testament. Also wie das alte Testament anders ist als das neue Testament. Just like the time of the Father is different from the time of the Son. Also wie die Zeit des Vaters anders als die Zeit des Sohnes. And the time of the Son is different from the time of the Holy Ghost, the time we are now. Und die Zeit des Sohnes ist anders als die Zeit des Heiligen Geistes. Yes, no, no, no, this time they are all different. Amen. Amen. Praise the Lord. Verse 22. And Jesus answering said unto them, have faith in God. Have faith in God. Markus 11, Vers 22. Praise the Lord. Hallelujah. That was reading from 20. Amen. 20. And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the road. You know, Jesus spoke to the fig tree. Jesus hat zu dem Feigenbaum gesprochen. He did not only speak to it, he replied the fig tree. Er hat den Feigenbaum nicht nur angesprochen, sondern auch geantwortet. You know, if you go to your account, you reply your account. Wenn du zu deinem Konto gehst, antwortest du deinem Konto? You know, once you go to your account will speak to you. Weil dein Konto wird zu dir sprechen. You say there's nothing there. Da ist nichts drin. Do you speak to it then? Sprichst du dann zu dem diesen Konto? I don't know if somebody is hearing it. Amen. Amen. That's what the Lord was telling me this morning as I was looking at this very place. Amen. Amen. Look at it from verse 12. 12. And on the morrow when they were come from Bethany, he was hungry. And seeing a fig tree afar off, having leaves, he came if happily. He might find anything there. Oh, you know, you go to your account to get money, and there's no money. Gehst du deinem Konto, um Geld abzuheben, aber da gibt es kein Geld. Everything is gone. Alles ist weg. Just like this fig tree. Ganz über diesen Feigenbaum. Your account is telling you something. Dein Konto sagt dir etwas. Just like this tree was telling Jesus something. Ganz wie dieser Baum Jesus gesagt hat. Is somebody hearing it? Understand? You understand, please? Mm-hmm. Amen. He might find anything there. On. And when he came to eat, he found nothing but leaves. No money in your account. Kein Geld mehr auf dem Konto. For example, amen. For the time of figs was not yet set, was not yet. You know, maybe they have not paid your salary. Vielleicht dein Gehalt wurde noch nicht überwiesen. But you don't depend on your salary. Aber du verlässt dich auf you dein Gehalt. On the Lord. Du verlässt dich auf dein Herrn. Yeah, no, your salary have not entered into your dein account. Dein Gehalt wurde noch nicht überwiesen. But that does not mean there should be no money das heißt, in your account. Da kein Geld sein soll. Just like here, there was not. It was no time of fig. You know. Es war nicht fig. Der Zeit für Feigen. You see, no, it was not yet, and there's not. The owner is here. The owner, there's job. No time. The time should not dictate for him. Should not tell him what to do. Die Zeit muss he tells time what to do. Jesus sagt der Zeit, was er zu tun is hat. Somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus answered. You know, because if you know, until something speaks to you, never answer. Du antwortest erst, wenn etwas zu dir spricht. He answered and said unto it. Because the fig tree was speaking, and you know, he spoke something to Jesus. Der Feigenbaum hat was zu Jesus gesprochen. Speaks something to you. Dein Konto kann etwas your zu body sprechen. Speaks something to you. Dein Körper kann etwas zu dir sprechen. Is somebody getting it? Amen? Mm. Yeah, and Jesus answered. Jesus did not just keep quiet and leave there. Jesus war nicht einfach nur ruhig und so. No, sometimes when we go to our account, not we just sad. It's not normal. Amen? Jesus, you know, learn the life of Christ. Aber wir sollen das Leben von Christus and lernen. Speak like he speaks. Und so sprechen, wie er that spricht. Is who you are today. Das sind wir heute. You know, have his life. Wir haben sein Leben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. He says something to that tree. Herzlichen Dank, was gesagt. Noma is fruit of thee hereafter forever. And his disciple heard it. Do you speak to your account once you leave the once you are even there in the bank, you just say, your account, I command. You know, you speak to it, the language it will understand. Du sprichst in Autorität. Amen. You speak with authority. Say, no man eat of you. You are dead. Niemand mehr isst von dir. Du bist tot. You minus, you are dead forever. Das Minus ist tot. You know, is somebody getting it? You speak to it and tell it what it will become. Und befiehlst Jesus dir, telling the tree what the tree Jesus is to become. Hat dem Feinwurm gesagt, was you er tell wird. Your Konto, your account, what it is to become. Du sagst dem Konto, das gesegnet ist. I don't know if you get it. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this message is speaking to me too. Diese Botschaft spricht auch zu it's mir. Also, I should learn it. I should be there. It should be mine also. Amen. Ist auch meins. You know, when we get there, nothing. We just leave like ist that. Da nichts, und dann gehen wir weg. Amen. Traurig. And that is not Jesus' style. Aber das ist nicht die Art, that is not Jesus' system. Das ist das System. Jesus' system is speak for things. Zu Dingen zu sprechen. Amen. Something speak to you. Anything can speak to you. You speak to it back. Wenn you etwas zu dir spricht, musst du antworten. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then in verse 20, and in the morning as they passed by, they saw the fig tree dried up from the root. Oh, daddy. You know, sometimes it takes the next day. Manchmal wird es den nächsten Tag. Amen. Amen. The next very time. You know, that very, you know, when Jesus spoke, the disciple heard it. But you know, you can see the tree, you can see everything. But he said the next day when they were coming, then they saw the fig tree dried from the root. Am nächsten Tag haben sie gesehen, dass der Feigenbaum ausgetrocknet war von der Wurzel aus. Problems saw from the root. Das ist ein Problem von der Wurzel. Für Kinder Gottes werden Probleme auch von der Wurzel ausgelöst für uns. Amen. And Peter calling to remembrance said unto him, Master, behold the fig tree, which thou cursedst. He's withered away. Jesus was not surprised. Jesus war nicht überrascht. Yeah, Opalan, look at the tree that you caused. What happened to it? You know, I can imagine what how Peter will draw Jesus' attention to it. Oh, look at something. Look at something. It happened exactly what you said. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for us to be surprised is unbelief. Aber dass wir überrascht sind, ist Unglauben. You can see how hard in our heart is. Ich zeige immer nur, wie fertig unser Herz ist. We pray, but we never believe. Wir beten, aber wir glauben nicht. We speak to things, but we never believe. Wir sprechen zu Dingen, aber glauben nicht. Is somebody getting it? We speak to things, wir sprechen zu Dingen, aber wir glauben nicht. They were praying for Peter to come out of prison. Genau die Geschichte, wie als die Leute für Petrus gebetet haben, damit er freigekommen wird, freigelassen wird. Und als dann Petrus freigelassen wurde, haben sie nicht geglaubt, dass es Petrus ist. Sie hatten Angst, ihm die Tür aufzumachen, obwohl sie diejenigen waren, die gebetet haben für ihn, dass er freigelassen wird. Es zeigt einfach nur die Fährte unseres Herzens. Wir können mit unserem Verstand beten, aber glauben wir auch in unserem Amen. Herzen? That prayer should come from your heart. Das Gebet sollte von unserem Herzen that kommen. Command, that your account should come from your heart. Dieser Befehl sollte von unserem Herzen kommen, nicht nur aus unserem Mund. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And that is how you are not surprised when you now find it. Deswegen sollten wir nicht überrascht sein, wenn sich dann Dinge manifestieren. Amen. Amen. And Jesus answered, said unto them, have faith in God. Have faith in me. Hab Glaube an mich. Have faith in what you believe. Glaube an das, was have faith in God. Glaube an Gott. Have faith in your word. Glaube an sein your Wort. Your word is the God. Is God coming out of your mouth. In das Wort, was du freilässt, ist Christus, der durch dich spricht. Power of life and death is in your mouth. Die Kraft von Leben und Tod ist in unserem Mund. If you are speaking, wenn wir sprechen, Christ is either coming out of your mouth, entweder sprechen wir Christus or Satan oder den Teufel sprechen wir. Amen. Amen. You cause things. What they are not supposed to be there. What the Lord did not put them. Und das, was nicht vom Herrn ist, müssen wir verweigern. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Have faith in God. For verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed. He said, you say something to a mountain. Du sollst not telling zu dem Berg sprechen about the mountain. Und nicht Gott über den Berg berichten. You see it. You speak to the problem. Du sprichst zu dem the problem is your problem, and not God is your problem. Das Problem ist das Problem und nicht Gott. You don't. Is this not? You know. Daddy. Like what Moses was doing. Wie das, was Mose gemacht hat. Moses did not speak to the problem. Mose hat nicht zu dem Problem. He did not do something to the problem. Hat nicht he etwas was zu dem Problem speaking gemacht. To the people. Hat zu den Menschen gesprochen. People and the people are not the problem. Die Leute sind nicht das Problem. And he was not even speaking the right thing. He said, tell the people to move forward. If, you know, he was telling the people, you stand there, but God will fight for you. That's not the, that cannot solve the problem. Hat gesagt, ja, bleibt einfach still und Gott wird für euch kämpfen, aber das wird das Problem nicht lösen. Das Meer ist immer noch da. Amen. The sea is still there. But here Jesus, I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, the sea, the mountain is the sea. The sea is the mountain. Dieser Berg ist dieses Meer und das Meer ist der Berg. Amen. Be thou removed and be thou cast into the sea. And shall not doubt in your heart. You see, your heart and dein your Herz mouth. Und dein Mund. They should go together. Müssen zusammenarbeiten. Not your heart is full of fear. Nicht dein Herz of doubt, of unbelief. Your mouth is only saying. Und dein Mund sagt einfach nur was, was sich richtig anhört. Amen. Amen. And doubt not in your heart. Don't allow anything now to see later to make you doubt. Lass nicht zu, irgendwas, was du später. You might go to the account later and still see. Die Angst macht. Es kann don't sein, let it abort the prayer. Es kann sein, dass du gerade gebetet hast und im Glauben believe gesprochen hast, you have spoken something. Dass du gesegnet bist, aber sobald du dann deinen Kontoauszug siehst, sollte dich das nicht entmutigen und das sozusagen das Gebet, was du eben noch gebetet hast, nichtig machen in deinem Herzen. If you go there again and see wenn du wieder hingehst, und immer noch you have first of all command, you have said something to it. Du hast schon gesprochen. Father, thank you for the victory. Deswegen danke dem Vater für den Sieg, der schon erledigt worden ist. You know, three places. It's simple. No, you see, after prayer. Nach dem Gebet. Then there is always the transit in between. Und in der Zwischenzeit. Amen. In between and there it is. Und wenn die Manifestation passiert. Amen. This in between matters a lot. Diese Zwischenzeit ist sehr wichtig. It's like when a woman taking is pregnant. Genau wie wenn eine Frau schwanger wird. Check the baby up to 9 months. Hat das Kind 9 Monate. And in between. Und in dieser Zwischenzeit. There's something working. Passieren Dinge. The natural eye might not even be seeing. Natürlich, aber man kann das but nicht something sehen. Is working. Was funktioniert etwas? Amen. And you know you can abort the baby. Du kannst das Baby abtreiben. Amen. You see, here Jesus talked about doubt in your heart. Jesus hat über Zweifel in deinem Herzen gesprochen. You know, once you see it, you not go there again. You there's nothing. You not say, the prayer did not even answer. Du gehst dahin, siehst, und das hat nichts funktioniert. Du sagst, hat anscheinend nicht funktioniert. Aber all I did. Damit entwurzelst du, treibst du sozusagen dieses Kind ab. The in between is time. Das ist die Zeit, den Herrn zu preisen. Amen. In between. Der Zwischenzeit. Until now, you know where you praise the Lord when your pig size coming after the stellings. Ihr wisst, wie ihr den Herrn preist, nachdem ihr eure Bestellung bei der Pizzeria gemacht habt. Hey, we are waiting. We are preparing the table. There is time to praise the Lord. Du deckst sogar schon mal den Tisch. In between. Amen. Holst die Getränke raus und bist bereit. Praise the Lord. Because you know it must surely come. Du weißt, es muss kommen. Amen. Amen. And also the time of your joy. Auch die Zeit unserer Freude. It's not when the food comes. Nicht, wenn das Essen dann da ist. Sondern bevor das Essen da ist. Nach dem Gebet, nach you dem Bestellung. Freuen wir uns. Time of rejoicing. In dieser Zwischenzeit freuen praise wir uns. The Lord. The time of praising the Lord. Da freuen wir uns, auch wenn wir es noch nicht gesehen that is, haben. That is you, how you live by faith. So lebst du im Glauben. That is your faith living. So lebst du im Glauben. You don't wait until you see before you praise the Lord. Du wartest nicht erst, bis du siehst und there dann preist du den Herrn. Period of praising the Lord. Es gibt die Zeit, in der wir den Herrn preisen, in dieser Zwischenzeit. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Amen. Amen. Some of us are like that today. You know, nice words. God is good. Gott ist gut. God is great. Gott ist großartig. But that will not solve the problem. Aber das wird das Problem nicht lösen. You see, because God is not your problem. Denn Gott ist nicht das Problem. Your problem is that you have to speak to the mountain. Du musst zu dem Berg sprechen. Stop telling God about the mountain. Hör auf, Gott von dem Berg zu berichten. We tell God, you see what the doctor says. He already know what he says. Gott weiß schon, was das Problem Amen. Ist. Amen. You speak to whatever it is that is giving you problem. Was dir Problem bereitet. Praise the Lord. Halleluja. The Lord and His angels walking. Der Herr und seine Engel, die arbeiten. No, walking. Look at it again. From verse 17. And behold, I will have hardened the heart of the Egyptian, and they shall follow them. Can you see? He walking on their on behalf of the children of God. Er arbeitet für die Kinder Gottes. Amen. He's working for you. Er arbeitet für dich. He said, "You do something, and I'm doing the spiritual." Ich tue etwas und du tust den geistlichen Teil. You do something. You move, and I start moving. Und ich fange an, mich zu bewegen. He said, He said, "You told Moses to stretch out." To tell the children of Israel to move. Er hat gesagt, die Kinder Israel, dass Mose den Kindern Israel sagen soll, dass sie sich bewegen sollen und dass er das Meer anfassen soll. Das ist seine Aufgabe. You speak to that problem. Sprich zu dem Problem. That is your job. Das ist deine Aufgabe. How it is not done, it's not your getan job. Wird, ist nicht deine Sache. I am the one. I have my own job. You ich have meine own eigene job. Aufgabe. I will not touch the sea for you. Ich werde nicht das Meer für dich berühren. Praise the Lord. Hallelujah. And then in verse 17, look at it, behold, I will harden the heart of the Egyptians, and they shall follow them, and I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his hosts, upon his chariot, and upon his horsemen. Because they are those are the things he Pharaoh depend on. Denn das sind die Sachen, auf die sich der Pharao verlässt. You see what he depend on. Amen. He depend on his on all his host. Er verlässt sich auf he all die Streitwagen. He depend on his chariot. Auf seine Reiter. He depend on all upon his horsemen. Praise the Lord. You see, that's what they depend on. Darauf verlassen sie sich. But Moses depend on God. Und Moses hat sich auf Gott verlassen. Amen. Amen. No, it's not between what they depend on and I that you depend on. There's fight between both. Es gibt einen Kampf zwischen dem, worauf ich mich verlasse und das, worauf du dich verlässt. Stop depending on yourself. Hör auf, dich auf dich selbst zu verlassen. Amen. Amen. He says, a curse be unto the man that depend on himself. Verflucht ist der Mensch, der sich auf sich selbst verlässt. Amen. Amen. Depending on yourself. Sich auf sich selbst verlassen ist tödlich. Connect Christ to everything. Verbinde Christus mit allem. See Christ as that he is the one that is your source. Ist, that job is not your source. Diese Arbeit ist education deine is not your source. Deine Bildung ist you nicht see, deine your result is not your dein source. Ergebnis ist nicht deine Quelle. Amen. Amen. Christ is your source. Christus ist deine Quelle. Praise the Lord. Hallelujah. And the Egyptians shall know that I am, verse 18, I am the Lord. When I have gotten me honor upon Pharaoh. You know, honor unto God and not unto man. Ehre für Gott und nicht für Menschen. Amen. Honor unto Christ and not unto you. Und nicht dir. Amen. Amen. Moses did not get the honor. Mose hat die Ehre nicht bekommen. Amen. Amen. But the honor gets to somebody, that is Christ himself. Aber die Ehre ging zu Christus. Upon his chariot and upon his horsemen. Verse 19. And the angel of the Lord, the angel of God, which went before the camp of Israel, removed and went behind them. Can you see God and his angel working together? Okay, Gott und seine Engel zusammenarbeiten. You know, the children of Israel, they might not even know what was happening. Die Kinder Israels wussten anscheinend ganz voll von Angst. Voll von Angst. Amen. I'm moving. They don't know that the Lord is working for them. That's sie wissen nicht, dass der Herr für sie arbeitet. Amen. Und so arbeitet der Herr für dich. He's so busy working for you. Er ist beschäftigt. Amen. Amen. And you are so busy being afraid. Aber du bist damit beschäftigt, die Sorgen zu machen. Amen. Amen. See him working for you. Und kenne, dass er für dich wirkt. And the pillar of the cloud went from before their face and stood behind them. And it came between the camp of the Egyptians and the camp of Israel, and it was a cloud and darkness to them, but it gave light by night to this, so that the one came not near the other all the night. Praise the Lord. You know something, a pillar of fire. Eine Feuersäule. It will give the children of Israel light at night. They are not in darkness. But the other side, they are in darkness. Die Kinder Israels Licht schenkt, aber den Ägyptern Dunkelheit. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Can you see who works for you? Seht ihr, wer für uns arbeitet? Amen. And that's why I said, vengeance is mine. Deswegen sagt er, die Rache ist mein. I will recompense. Ich werde vergelten. I'm going to pay. Ich werde zahlen. I am the rewarder. Ich bin der Vergelter. I am the one that fights. Then whoever fights, you fight me. Ich bekämpfe. You know, the battle was not between the Egyptian and the children of Israel. Diese Schlacht war nicht between them and God. Zwischen den Ägyptern und den Israeliten, sondern zwischen Ägyptern und Gott. And God, that's why God's children should never be afraid of witches and wizards. Sie sollten Kindern Gottes keine Angst haben vor Dämonen. They are not fighting you. Sie können nicht gegen dich vorgehen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, it was no longer about Moses and the children of Israel. Es ging nicht mehr um Mose und die Kinder Israels. It was God himself. Es war Gott selbst. And the Egyptians. Und die Ägypter. Amen. Amen. Now you fight. If you can understand, you will never be afraid. Wenn wir das verstehen würden, hätten wir vor nichts Angst. No fear of anything. Vor nichts hätten wir Angst. Praise the Lord. Halleluja. Your five senses. You see, you know. Allow your five senses. Lass zu, dass deine fünf Sinne. To see the Lord and His angels. Den Herrn und deine Engel deine Engel sehen, die für dich arbeiten. Amen. Amen. Don't allow your five senses to see the Egyptians. Lass nicht zu, dass deine fünf Sinne die Ägypter sehen. Stop allowing your five senses to see the problem. Lass nicht zu, dass deine fünf Sinne das Problem sehen. Allow your five senses train you to now see Christ. Trainiere sie, damit sie Christus sehen. Amen. Amen. Are no longer there. Amen. Live by the number six sense. Lebe durch diesen sechsten Sinn, und das ist der Glaube. Praise the Lord. Hallelujah. Your five senses, the natural five senses, will see the Egyptian. Deine natürlichen fünf Sinne werden natürlich die Ägypter sehen, die hinter dir her sind, um dich zu zerstören. If you don't train it, wenn du sie aber nicht trainierst, dass sie Christus nur noch sehen. Amen. Others are seeing the problem. Andere sehen das Problem, aber du siehst die Lösung. You are seeing praise the Lord. Du siehst das Lobpreis. You are saying rejoice in the Lord always. Du sagst, freut euch im Herrn allzeit. I say rejoice. Freut euch. Rejoice. Freut euch. I say praise the Lord. Und sagt, preist den Herrn. Amen. Amen. If you can die for me, there's nothing. Wenn du für mich sterben kannst, gibt es nichts, was du mir nicht schon gegeben hast. Your victory you have not given me. Keinen Sieg, den du mir nicht schon gegeben hast. Train your five senses. Trainiere deine fünf Sinne. That is renewing of the mind. Das ist die Gedanken mit dem Evangelium von Christus. To now be the five senses that you now use. Sind die fünf Sinne, die du nutzt. What you see, was du siehst. You no longer see the flesh, you see the spirit. Nicht mehr das Fleisch, sondern der Geist. What you hear, you no longer hear the rumor. Du hörst nicht mehr die the complaint or what people are talking about. You not hear the voice of Christ. Du hörst die Stimme Gottes. That said in the world there will be tribulation, but I have solved the problem. In der Welt wird es Bedrängnis geben, aber you will not punish. Du hast, ich habe schon überwunden. Deswegen sollst du dir keine Sorgen machen. Your mind, renew your mind. Erneuere deine Gedanken mit dem Evangelium von Christus. With the truth. Mit der Wahrheit. Of Christ is the truth. Das Evangelium von Christus ist das Evangelium der Wahrheit. You know, in verse 21, Moses did something. In Vers 21 hat Mose etwas gemacht. Amen. Look at verse 21. And Moses stretched out his hand over. No, you have to do something. You know, if Moses just kept quiet and just said, the Lord will do it. You know, you have to do something. Gemacht, he wants you to do something. Manchmal will dass du etwas tust. Is somebody getting it? Yeah. You know, if you are putting, if you give put food in your baby's mouth, that baby has to swallow it. Wenn du essen in, wenn du ein Baby fütterst und das Essen nur in seinen Mund legst, muss das Baby aber trotzdem noch kauen, damit and Moses das Essen runterschluckt. Moses stretched out his hand over the sea and the Lord caused the sea to go back. Daddy, can you see the natural and the supernatural are working together? Seht ihr, wie das Natürliche und das Übernatürliche zusammenwirkt? Moses stretched out the rod. Moses hat den Stab ausgestreckt, and the Lord caused um das Meer zu berühren. Und der Herr hat dafür gesorgt, dass das Meer sich teilt. Look at it. And Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by the strong east wind. You know, heaven obeyed the voice of Moses. Der Himmel hat der Stimme von Mose gehört. He obeyed the voice of the rod. Er hat der Stimme von diesem Stab gehört. No heaven backed the rod. Der Himmel hat diesen Stab sozusagen. You can stretch the rod and nothing happened without heaven. Du kannst diesen Stab ausstrecken und nichts passiert. He said, I will cause and the Lord caused. Can you see it? The Lord, you know, everybody can have the same road. Jeder kann den gleichen Stab haben. But who is being backed by the Lord? Aber wer wird vom Herrn unterstützt? Amen. Amen. Who have the backbone of Christ? Wer hat die Rückendeckung von Christus? And the Lord caused the sea to go back by the strong wind, east wind, all that night. And made the dry sea, and made the sea dry land and the water. We are divided. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see? You know, whatever he wants you to do. Was immer er von dir möchte. No natural man can do it. Kein natürlicher Mensch kann das tun. Amen. Amen. You know, we expect the natural. Wir erwarten das natürliche. We want to use natural means. Wir wollen natürliche Mittel. We want to use natural means. Everything natural. Amen. Amen. No, here the sea is being divided. Das Meer wird hier geteilt. Amen. You know, nobody can see it. Niemand kann das how sehen, he divided it. Except if you read it here. Sein, du liest das. Amen. Amen. And somebody would think that it is the rod that divided the sea. Niemand würde denken, es ist der Stab, der das Meer geteilt it's hat. It's like when you go to the doctor. It's as if it is the doctor that is your healer. Das wie wenn du zum Arzt gehst, scheint so, als ob der Arzt dein Heiland ist. No, you go there. It is. That doctor is not your healer. Aber der Arzt ist nicht dein Heiler. Just like the rod is not. Genauso wie der Stab, the divider. Nicht der Gegenstand ist, der dieses Meer geteilt hat, sondern just like back ist der Himmel, der das lenkt, der das führt, genauso wie er das auch bei dem Stab gemacht hat. Praise the Lord. Halleluja. I don't know if you understand it. Amen. Amen. Use what you have. Nutze das, was du hast. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Look at verse 16. Vers 16. Look at verse 16. He said, but lift thou up your rod and stretch out your hand over the sea. It is not the rod that did the job. Es ist nicht der Stab, der das gemacht hat. There is power that backed the rod. Es gab eine Kraft hinter diesem Stab. It is not the doctor that healed. Es ist nicht der Arzt, der dich geheilt there hat. There is power that backed. Es gab eine Kraft, die hinter dem Arzt somebody steht. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. You know, Moses is supposed to know that the rod was not decoration. Mose hätte wissen sollen, dass der Stab keine, nicht nur Dekoration war. Amen. Amen. That rod was not a decoration. Dieser Stab war keine Dekoration. Es war da, um etwas zu tun. And you know, if Mose did not lift the rod, dann hätte Mose diesen Stab nicht aufgehoben. Heaven will not see something to back. Hätte der Himmel nichts gehabt, womit er arbeiten kann. Somebody get in it. Praise the Lord. Hallelujah. And you know, that is why, you know, he is a faithful God. Er ist ein treuer Gott. This will help you to understand that he is a faithful God. Das zeigt dir, dass Gott ein treuer Gott ist. You know, when he created man, als er den Menschen erschaffen hat, he said, let them have dominion. Hat er gesagt, lass sie herrschen. You see, he said, let them have dominion. Sie sollen herrschen. He exempted himself. Und er hat sich damit he removed himself. From this place, ausgeschlossen from the earth, der Welt. That is no longer my business. Es steht nicht mehr in seiner the Macht. The people is their business. Die Menschen müssen entscheiden. To take control, to be in charge of everything here. Müssen Amen. Entscheiden, was sie machen, was sie nicht machen. Amen. And you know, if they don't do something, I cannot back it. Wenn sie nichts tun, werde ich nicht dahinter stehen. I can only obey your voice. Ich kann nur deiner Stimme gehorchen. I need flesh and blood to be here. That's why Jesus needed. No, Christ needed Jesus to be here. Ich brauche Fleisch und Blut, um hier zu sein. Christus brauchte Jesus, without um hier zu sein. Body, you cannot und im Körper be here. Kannst du nicht hier sein. You know, the body is Jesus. Der Körper ist Jesus. Christ is the Spirit. Christus ist der Geist. Christ can never be here without Christus Jesus. Kann niemals hier sein ohne Jesus. Amen. And you know, without the rod, stretching out, you know, he have to call them to obey. Und das Geistliche, das Physische muss dem Geistlichen gehorchen. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Moses is supposed to know that the rod was not decoration. Moses hätte wissen sollen, dass der Stab nicht einfach nur Dekoration Amen. Ist. Christ is the rod. Christus ist der Stab. Amen. Amen. Let me say, Jesus is the rod. Sagen wir, Jesus ist der Stab. Amen. Amen. Jesus is the rod. Jesus ist der Stab. You know, the natural rod. Natürlicher Stab. God's rod. Oder zu Gottes Stab. In the burning bush. You can remember the story. Amen. Use what you have. Nutzt das, was wir haben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, there's something in John 6, in John 10, and sorry, Matthew 10. Amen. Matthew 10. Matthew 10. And there's a place I would like us to go to, but we cannot go there today. Amen. Mm-hmm. Where Jesus says, use what you have. Eine Stelle, wo Gott sagt, nutze das, was du hast. Amen. Amen. He talked about a servant. Es geht um einen Knecht. If you get home, you are going to use what you have. If you have a servant, you are going to send that servant to do something. Wenn du einen Knecht hast, wirst du ihm Aufgaben geben, die er erfüllen soll. You know, in Matthew 10, he said, we are not to be afraid of what to say. Matthäus 10 steht, wir sollen keine Angst haben vor dem, was wir sagen werden. You know, your parents can call you. Eltern können. You know, friends can call you. Dich können von werden dich zur Rede stellen. Matthew Freunde können 10, dich zur Rede stellen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Matthew 10. Matthäus 10. Matthew 10. Look at it from verse 16. Matthäus 10, Vers 16. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Oh, Daddy. Daddy, thank you. He said, he sent us. Er hat uns gesandt. I'll be sent. Ich wurde gesandt. I did not send me. Ich habe mich nicht selbst gesandt. Amen. Amen. He sent me. Er hat mich gesandt. And I live his life. Ich lebe jetzt sein Leben. He sent me. He did not send me. Amen. Amen. Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Know where you are. Kenne die um dich herum stehen. He said, a sheep in the midst of wolves. You know what wolves mean? Ihr wisst, was Wölfe sind. Be ye therefore wise as serpents. Be wise as serpents. You know, serpent is very wise. Weise wie eine Schlange. And harmless as doves. Praise the Lord. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in the synagogue. Matthäus 10, Vers 17. Vers 18. And you shall be brought before governors and kings for my sake. You know, they can call you your place of work. It's as if you are so different. Man kann auf der Arbeit können die Leute like Mercy said in her place of work. And she was talking and telling them about Christ. Wie sie jetzt über Christus erzählt hat. You know, you are in the midst of wolves. Du bist mitten unter Wölfen. Unbelievers, those that hate the truth. Wie weit hast du? Those that reject, they don't want anything about Jesus. Sie wollen nichts über Jesus hören. Das sind die Wölfe. Kenne die Wölfe. The wolf can be your mother, your father, your brother. Und der Wolf kann sogar deine Schwester sein, dein Bruder sein. Your natural mother that gave birth to you can be the wolf. Natürliche Mutter, die dir das Leben geschenkt hat, Jesus is the wolf. Kann sogar auch ein Wolf sein. Ja, because Jesus is not your life. Weil Jesus hat sein Leben. But she will not want to hear anything about that at all. Was will sie nicht hören? Amen. Amen. The wolves, you know, wolves consume life. Wölfe töten. Amen. And the lamb that you know that you are, that's Christ. He doesn't want it. He wants to consume it. He's somebody. Do you get it? What I just explained. Und er will das Leben nehmen. Er will dir Jesus nehmen. Amen. He doesn't want to hear that Christ in you. Sie wollen Christus in dir nicht hören. The source of your life. Die Quelle deines Lebens. What Bible call your life? Was Bibel dein Leben nennt. She doesn't hear or she doesn't want to hear. Diese Leute wollen das nicht hören. He wants to consume your life. Sie wollen dein Leben nehmen. Consume life. Wölfe töten. Amen. He wants to take that Jesus, separate you from that life. Sie wollen einem Jesus nehmen. Christ that is not your life. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. He said, beware of them. Hütet euch vor ihnen. Beware of them. Hütet euch vor ihnen. You know, we love them. We visit them. Wir lieben sie und wir besuchen sie ständig. Aber wir sollen uns vor ihnen hüten. You know, God has plan and his purpose for you. Gott hat Pläne für uns, aber genauso hat auch der Teufel and Pläne. He will go through the wolves. Und er wird durch die Wölfe gehen. Amen. They might even be going to a church. Vielleicht gehen sie zur Kirche, aber dennoch sind die Wölfe. Those under law. Die Menschen unter dem Gesetz stehen. That, you know, those that is for them, don't wear trousers, don't wear this, don't pet man, don't. For them it's all about the flesh. Es geht ihnen um das Äußere. They never see Christ. Sie sehen Christus nicht. Jesus did not condemn the prostitute. Jesus hat die Prostituierte nicht verurteilt. Amen. Amen. He was called a friend of sinners. Er wurde ein Freund der Sünder genannt. Amen. Amen. But you know, he was the religious people. Aber wen hat er sozusagen ermahnt, es waren die religiösen Menschen. He warned them. He didn't er hat sie ermahnt, the nicht die Prostituierten. The prostitute was ready to submit. Weil die Prostituierten, die waren to humble bereit, herself. Sich zu demütigen. But you know, the religious people, aber die Religiösen, die meinen alles wissen zu. You know, they will quote law. Sie zitieren das Gesetz they will tell you und sagen dir, dass sie die Bibel besser kennen. Aber sie kennen nicht Christus besser als du. They may know Jesus, but they don't know Christ. Sie kennen Jesus, aber nicht Christus. But then it's all about the outside. Es geht ihnen immer nur um das Äußere. You know, just like the disciples. Genauso wie die Jünger. Show us the Father. Die gesagt haben, zeig uns den Vater. Und wenn wir zufrieden because sein. Because they only see the outside weil sie nur Jesus. Das Äußere von Jesus gesehen haben. You have the same problem. Weil du wie ein Mensch bist, konnten sie nicht glauben, dass Jesus Gott ist. Aber wenn du per Sicht gehst, wirst du Gott verpassen. Und viele laufen per Sicht. Es geht nicht um Christus, es geht um das Äußere, es geht nur um Jesus. Sie können nur Jesus sehen, aber nicht Christus. Wir müssen Jesus Christus sehen, den Geist sehen. Und nicht das Äußere, die Frisur. Aber was die Person anhat. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they will scourge you in the synagogue. Verse 18 now. 18. You shall be brought before governors and kings for my name, for my sake, for the testimony against them and the Gentiles. Amen. Amen. You know that they have talked about you is a testimony against them. Dass sie über dich reden, ist ein Zeugnis gegen sie. Sie reden vielleicht über dich, um dich zu erniedrigen. Das ist ein Zeugnis gegen sie. Sie können nicht sagen, sie wussten es nicht. Sie haben keine Ausrede mehr. Sagen, ich wusste es nicht. Ich habe nichts über Christus gehört. Hätte ich von ihm gehört, wäre ich ihm gefolgt. Aber du hast talking about a son of God. Aber du redest über den Sohn Gottes. That you brought down. Den du erniedrigt hast. Because of the flesh. Wegen dem Fleisch. That is a testimony against you. Das ist ein Zeugnis gegen dich. Amen. Amen. That you know that child of God will not come in the flesh. He came for my sake to preach me to you. Amen. Amen. Praise the Lord. Dieser Mensch ist gekommen, um dir über Christus zu erzählen. Du hast ihn verweigert. Verse 19. But when they deliver you up, take no thought how or what you shall speak. Oh, Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. Don't be afraid. Hab keine Angst. How you are going to act? Wie du handeln wirst. Don't be afraid of how. What am I going to do? Was am I going sagen? To bring out the rod? Werde ich einen Stab holen? Okay, am I going to touch the sea? Oder werde ich das Meer am I going to speak? Muss ich sprechen? You know the Holy Ghost is there. Das ist der Heilige Geist, der da ist. Der dir hilft. To give you immediately with. He can even tell you to do something funny. Er kann ja auch sagen, dass du etwas Komisches machen willst. Amen. You know, just bring the rod. I thought this is something funny. Einfach nur den Stab holen. Das Meer zu berühren ist etwas merkwürdig. You don't argue it. Moses did not argue aber with the rod. Diskutiere deswegen nicht. Amen. Moses don't argue that word that is coming out from you. He can even say, just speak a word for this. Er kann auch einfach sagen, rede einfach nur. Amen. Und das reicht auch. Praise the Lord. Halleluja. Don't argue with the Lord. Amen. Diskutiere nicht mit dem Herrn. Verse 19 again. Verse 19. But when they deliver you, take no thought how or what you shall speak, for it shall be given you in that same hour what you shall speak. Verse 20. Verse 20. For it is not you that speak. You know, God said to Moses, bring out that rod. Touch the sea with that rod. Stretch it to the sea. The rod. You see, stretch it to the sea. Ich gesagt, du sollst deine Hand ausstrecken über dem Meer. For it is not you that speak, but the spirit of your father which speaketh in you. Oh, Daddy. You know, it's not Moses that is even stretching the rod. Nicht Moses ist derjenige, der den Stab ausstreckt. Amen. Did you know that rod is being stretched by Christ himself? Dieser Stab wird ausgestreckt von Mose selbst. Whatever you are doing is no longer the natural, the old man. Von Christus selbst. Was immer du tust, ist nicht der alte Mensch. That's why I said put on the new man. The new man. Der neue Mensch. You know, Moses have to put, you know, you can see the new man here. Du siehst den neuen Menschen. He said, verse 20. But it is not you that speak, but the spirit of your father which speaketh in you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. You know, just like he said, we are not to be worried about what we are going to say. Also, wir uns keine Sorgen machen sollen über das, was wir sagen so werden. Also, don't be worried about what you are going to do. Genauso sollen wir uns auch keine Sorgen machen, was wir tun sollen. Amen. Amen. It is only through Christ that you are more clever than Satan. Nur durch Christus sind wir schlauer als der Teufel. That is where he talks about here. He said in verse 16, "Behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents." Amen. Amen. Serpent is wise. Eine Schlange ist weise. Satan is wise. Der Teufel ist weise. Amen. Amen. It is only through Christ you are wiser than Nur durch Satan. Christus sind wir weiser als der Teufel. Amen. Amen. Satan is more clever than the flesh. Der Teufel ist weiser als das Fleisch. The spirit world controls the flesh. Amen. The physical world. Die geistige Welt kontrolliert die physische. There's a place where we want us to quickly go through. Amen. Ephesians, go to Ephesians 2. Ephesians 2. You and now. Amen. Amen. Ephesians 2. Praise the Lord. Hallelujah. You know, this message, this Botschaft. This The Holy Spirit and Christ. Heiliger Geist und Christus. And the Holy Spirit and you that will be going und later. Amen. Mm. The Lord wants to help us to understand Herr möchte, how, dass wir das verstehen. How we can live with the Holy Spirit. Wie wir mit dem Heiligen Geist leben können. How we cannot live without the Holy Spirit. Wie wir ohne den Heiligen Geist nicht leben werden. Amen. He wants us to understand it. Er möchte, dass wir das verstehen. Praise the Lord. Halleluja. Ephesians 2. Epheser 2. Jenny will help us to read. Jenny will help us to read. Okay. Which verse? Okay, let me see. 1 and 2. Help us to read. Epheser 2, 1 und 2. Aber wie sah euer Leben früher aus? Ihr wart Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört, damals, als wir eigensüchtig unser Leben selbst bestimmen wollten. Wir haben den Leidenschaften und Verlockungen unserer alten Natur nachgegeben. Und wie alle anderen Menschen waren wir dem Zorn Gottes ausgeliefert. Praise the Lord. Halleluja. And you, hearts, be quickened, who were dead in trespasses and sins, that day, wherein time passed, you walk according to the course of this world. Who is getting it here? Amen. He said, in time past, your old life. Dein altes Leben. Your old life was about your natural brothers and sisters. Da ging zu meinen natürlichen Brüdern und Schwestern. The new life was about your children. Ist über Kinder Gottes. Your old life had been about, you know, about the flesh. Über das Fleisch ging es dann. You know, the natural world today. We know what they are after. Wir wissen, wonach die natürliche Welt sucht. You know, to prosper, to have this, to have that. To, you know, parents want their children to prosper, to be somebody. Amen. Dass sie im Leben machen. That was our past life. Das war unser vergangenes Leben. Our the new life. Aber das neue Leben, was wir jetzt haben, Christ, Christus. We don't live to prosper. Wir arbeiten nicht darum, reich zu werden. We don't work to make ends meet. Wir kämpfen nicht darum, über die Runden zu kommen. Kennen den Unterschied zwischen damals und jetzt. Praise the Lord. Halleluja. Learn to put on the new man. Lerne, neuen Menschen anzuziehen. He said, where in the past you walk according to the course of this world. You know, according to the system of this world. Gemäß dem System dieser Welt. According to the prince of the power of the air, the spirit that now walketh in the children of disobedience. You see it? The spirit that walk in there der Geist, is different from the spirit that walk in you. Ist anders als der Geist, der in dir the spirit arbeitet. Of Christ is the spirit that walk in you. Der Geist von Christ ist der Geist, der in dir lebt. Verse 3. Among whom also we all had our conversation in time past, in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, The flesh and the mind. You know, he has separated two things. Und die Gedanken. He said the desire of the flesh. Die Begierden des Fleisches und des, der Gedanken. And we are by nature the children of wrath, even as others. We were once the children of wrath. Wir waren Kinder des Zornes. The children of destruction. Kinder der Zerstörung. The children of destroyer. Kinder des Zerstörers. You know, the children of Satan. Die Kinder des Teufels. The God who is rich in mercy. For his great love, wherewith he loved us. Even when we were dead in sin, have quickened us together with Christ. By grace you are saved. And have raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. That in the ages to come, he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace you are saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Mm. It's grace and faith together. Es ist Gnade und Wahrheit zusammen. Only grace cannot save you. Nur die Gnade kann dich nicht retten. Only faith cannot save you. Und nur der Glaube kann dich nicht retten. Grace, Christ is grace. Christus ist die Gnade. Your hand is the hand of faith. Und deine Hand ist die Hand des Glaubens. That you use to accept that grace. Mit der du diese Gnade akzeptierst. If it is only grace that saves us. Wenn nur Gnade uns errettet hat. You know, everybody could have been saved. Dann wäre jeder Mensch heute errettet. You know, Titus said, the grace of God appeared to all men. Denn die Gnade Gottes ist allen Menschen erschienen. Amen. Amen. But you need faith. Aber du musst daran glauben. You must believe it. Du musst an Gott glauben, was Jesus gemacht hat. Erst dann gehört es dir. He said, not of work, lest any man should boast. Amen. Amen. He did not say, we are not to boast. Es steht nicht, wir sollen nicht prahlen. Amen. You know, we boast. Wir prahlen. But we don't boast of work. Wir prahlen nicht über unsere Werke. You see? We boast of Christ. Wir prahlen über Christus. Praise the Lord. Halleluja. Allah boast of work today. Wir prahlen the world, the natural people. Ihre eigenen. They boast of work. Werke. We don't boast of what, we boast of Christ. Und wir prahlen nicht über unsere Werke, sondern über Christus. Praise the Lord. Halleluja. For we are workmanship. Let me quickly see if I can read it. Yes. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Oh, let me see. Second Corinthians, put something here in Ephesians. Quickly go to Second Corinthians 10. Zweiter Korinther 10. Second Corinthians 10, verse 8. Vers 8. Amen. Amen. Jennifer, can you help us to read verse 8? Denn wenn ich mich auch noch etwas mehr rühmen wollte, wegen unserer Vollmacht, die der Herr uns gegeben hat, zu eurer Erbauung, nicht zu eurer Zerstörung, so will ich nicht zu Schanden wenden zu werden. For though I should boast somewhat more of our authority, which the Lord hath given us for edification, boasting of the Lord edifies you. Über den Herrn zu prahlen, das erbaut Menschen. He said, I'm not for your destruction. The natural boasting destroys people. Das natürliche Prahlen zieht andere Menschen runter. You bring people down. Es zieht andere runter. You not see yourself as just useless. Selbst als Christ boasting in Christ. Aber das Prahlen über Christus exalt people, bring people, edify people, bring people. Bring people out of destruction. Aus der Zerstörung. No, no, if it is Christ, anybody can come to Christ. Da, jeder kann zu Christus kommen. But if it is your brain, I cannot have your brain. Aber wenn es um meinen Verstand geht, dann kann ich nicht. Amen. If it is your power, you know, I cannot. If it is your beauty, I cannot change and not become you. Ich kann mich nicht verändern und dann ein Klon von dir. But once he comes to Christ, everybody is knocking on every door. Er klopft an jeder Tür. He wants everybody to come to him. Er möchte, dass jeder zu ihm kommt. Praise the Lord. Halleluja. I should not be ashamed. We are not ashamed to boast of Christ. Wir sollten uns nicht schämen, über Christus zu prahlen. Amen. If you want me to be, you know, I compare two things today. Ich habe heute zwei Sachen miteinander verglichen. I talked about again, Ogiwan, and also talked about Alberto. Amen. Ich habe über Ogiwan gesprochen, über Alberto. Amen. Amen. It is not boasting of the flesh. Ich prahle nicht mit dem Fleisch. It is boasting of the Lord. Ich prahle über den Herrn. Amen. Amen. If you follow, if you believe like I believe, wenn du so glaubst, wie ich glaube, dann tun wir das Gleiche. But the problem is our belief. Aber das Problem ist ja unser Glaube. Amen. Amen. If I believe like Abraham, wenn ich so glaube wie Abraham, blessed. Belong to me. Mein Gott, dieser Segen auch mir. Amen. Amen. If I don't believe like him, wenn ich nicht so glaube, I should not be surprised to mich get wundern, a different result. Dass ich ein natürliches Leben dann führe. Somebody getting it. We boast, but boasting of the Lord is to help. Aber bei den Herren, anderen zu helfen. No, it never destroy that. Es zerstört kein you Leben. Bring people out of destruction. I will not come and say I believe like him. Ich will auch so glauben wie er oder wie sie. Amen. Und das gleiche tun. And now have relationship with Christ. The right way. Amen. Und eine Beziehung mit Jesus haben. Praise the Lord. Amen. Then in verse 17. Look at it. But he that glory, let him glory in the Lord. Can somebody read it? Sazia, can you help us to read it? Verse 17. 2 Corinthians 10:17. Amen. Amen. But he that glorieth, let him glory in the Lord. Praise the Lord. Amen. If you don't want me to call your name, do the right thing. Amen. Wenn ich will, dass ich deinen Namen nenne, dann tu das Richtige. Amen. Amen. You know, we will want people to call our name if we are doing the right thing. Wir wollen, dass unsere Namen genannt werden, wenn wir das we Richtige tun. We will not want anybody to call our name if we are doing the right aber nicht, dass unsere Namen genannt werden, wenn wir was Falsches just machen. Like that. Amen. Und so ist das. You know, like Jesus said it in, is it not in John 3? Go to John 3. Johannes 3. Amen. Amen. Look at what he said in John 3. John 3. Praise the Lord. Hallelujah. John 3. From verse 18. It says, he that believeth on him is not condemned. But he that believeth not is condemned already. Because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Amen. You know, condemnation, you know, he says condemned already. It's not because you sin that you are condemned. Du bist nicht verurteilt, weil du sündigst. But because you don't believe. Aber du nicht glaubst an Christus. It's not because you steal, you lie. Du tötest. No, that is not where the condemnation is. Das ist nicht die Richtung. The condemnation is the root. Verurteilung ist die Wurzel und nicht die Frucht. The root is not believing Christ. The fruit is your lying, your stealing. Die Frucht ist dein Lügen, dein Stehlen. Praise the Lord. Hallelujah. Now this is the condemnation, verse 19. The light is come into the world, and men love darkness. They love darkness. Die lieben die Finsternis. Rather than light, because their deeds were evil. You know, if I say write your name in your envelope, in the envelope, if you want to bless the house of the Lord. Wenn ich sage, schreib deinen Namen auf den Brief, den du, also auf den Umschlag, wo das Geld ist, das du in die Gemeinde geben willst. You know, those that love to cheat. Those that love to cheat, we hate it. Die Leute, die somebody does it. They will hate it. They will question it. Why? So, why are we doing it? Zu flunkern. He said, well, left hand should not see the right hand. Let it see. They will not want to. They will not want to conclude to say this is what this one is bringing. This one. So, You know, they will not want it. Also Leute, die was zu verbergen haben, are evil. Werden das nicht wollen, weil ihre Werke böse sind. Amen. Amen. Praise the Lord. Ja. And if they are doing it, you know, they're not the right thing. Amen. Amen. They know what they are supposed to do. Sie wissen, was sie tun. But they will reject it. Aber sie tun es nicht. They will know the light. Sie kennen das Licht. They would love dark to do that of darkness. Lieben sie Finsternis. Amen. Amen. And they love, they hate to be exposed. Und sie hassen es, enthüllt zu werden. You know those that, you know those that just love the truth. Die Leute, die weit lieben. That are not behind. That they are for them it is not cheating. Ihnen geht's nicht um das. They will love. You know they're not even okay. That's your name all over it. Mein Name kann überall daran stehen. Das ist mir egal. But those that love to cheat. Aber Leute, die irgendwas zu verbergen haben, die wollen den Namen nicht draufstehen haben. You know they have been educated. They have gone to the University of Cheating. Die waren schon auf der. Well educated. Sie haben das Verleugnen und das schon geübt. Sind trainiert darin. Praise the Lord. Halleluja. He said because their deeds were evil. Verse 20. For everyone that doeth evil hated the light. Neither come to the light, lest his deed should be reproved. You see it? But he that doeth truth come to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Then back to Ephesians 2. Let us quickly go there. Amen. Verse 10. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Therefore, remember that you are remember that you've been in time past, Gentiles in the flesh, who are called uncircumcised by that which is called the circumcision in the flesh, made by the hand, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, a stranger from the covenant of promise, then having no hope, and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. Praise the Lord. Hallelujah. For he is our peace, who have made both one, and had broken down the middle wall of partition between us, between you and God. Zwischen dir und Gott. Amen. Amen. The wall between you and God has been broken. Diese Wand, die zwischen dir und Gott stand, wurde zerbrochen. Why Jesus destroyed. Jesus hat sie zerbrochen. Amen. And that's why you are now called the Son of God. Und deswegen heißt man jetzt Sohn Gottes. Then having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandment, contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby. You were once enemy of God. Wir waren mal Feinde von Gott. You are now a son of Und wir sind God. Jetzt Söhne Gottes. Praise the Lord. Halleluja. I came and preached peace, verse 17. To you which we are far off, and to them that we are nigh. Amen. For through him we both have access by one spirit unto the Father. Praise the Lord. Hallelujah. Now, therefore, you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Ach, Daddy. You know, citizen. Bürger. It's only a country that has cities. Nur ein Land hat mit Bürger. Amen. Amen. Citizen. Amen. He said, you are now a fellow citizen. Bist jetzt ein Mitbürger. A kingdom has citizen. Ein Königreich hat Mitbürger. And a religion. Amen. Eine Religion. And are built upon, verse 20, foundation of the apostle and prophet Jesus Christ himself, being the chief cornerstone, in whom all the building, fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord. Amen. Amen. In whom you also are builded together for an habitation of God through the Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. I follow it one after the other. We will not leave there today. Mm-hmm. So let us leave there. Amen. Amen. You know, he came to plant seed. Er kam, um einen Samen zu setzen. And that seed, you know, what he planted, das, was er eingepflanzt hat, is now growing since he left. Amen. Er gegangen ist. Amen. Since he left, what he planted started growing. Amen. That is you and me becoming du und ich, God's children. Dass wir Kinder Gottes werden. Amen. Amen. Without him planting himself. Und dass er sich selbst pflanzt. He is the seed. Er ist der Same. That was planted. Der gepflanzt wurde. That is now growing. Der jetzt wächst. That it is this, the fruit is now you and me. Die Frucht Amen. Ist jetzt du und ich. Praise the Lord. Hallelujah. Like Jesus talked about a seed of corn. So wie Jesus über diesen Samen gesprochen hat. You know, he talks about himself when he talked about a seed über of corn. Sich selbst damit, er hat sich selbst damit gemeint. He said, a seed of corn is no longer one. Once der Samen it grows. Ist nicht mehr eins, sobald er wächst. He, when he was sown, als er he was one. Eingepflanzt wurde, but now, when he grows, there are not many. Viel mehr, was sind viele. Praise the Lord. Hallelujah. You and I. Du und ich. We are now sons of God. Amen. Amen. We are now sons like him. So wie er. We became sons like him. Wir wurden Söhne wie er. You see, you and I, we are the many that came out of the sea. Und ich, wir sind die, die aus dem Samen entstanden sind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So now let me. Okay, we still have some minutes. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So we will quickly go to the third, which is praise the Lord. Hallelujah. The Holy Spirit sealed the baptism of Jesus. Der Heilige Geist versiegelt die Taufe des Heiligen Geistes. When Jesus came out of the water, als Jesus aus dem Wasser kam, the Bible said the Holy Spirit came like a dove. Sagt die Bibel, dass der Heilige Geist wie eine Taube kam auf ihn. Amen. Amen. And that Spirit sealed the baptism of Jesus. Und dieser Geist hat die Taufe von Jesus versiegelt. Amen. Amen. That's Mark 1, verse 9 to 13. Markus Let's just quickly go there. Amen. Amen. The Holy Spirit sealed the der baptism Geist of Jesus. Hat Mark die Taufe 1. von Jesus versiegelt. Amen. Amen. Look at it. From verse 9. Markus 1, and verse 9. And it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens opened and the Spirit like a dove descending upon him. And there came a voice from heaven saying, thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Praise the Lord. Hallelujah. And immediately the Spirit driveth him into the wilderness. And he was there in the wilderness 40 days, tempted of Satan, and was with the wild beast, and the angels ministered unto him. Amen. Mm-hmm. Even in the time of temptation, the angels, they are still ministering unto you. Amen. And in number 4. He led Jesus into the wilderness. Selbst in der Versuchung sind die Engel immer noch da, um die zu führen. Amen. The Holy Spirit led Jesus into the wilderness. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Look at where we just read it in Mark 1, verse 12 and 13. Amen. Markus 1, 12 und 13 lesen Praise wir das. Praise the Lord. Halleluja. He said, verse 12 and 13 again. Look at it. And immediately the Spirit driveth him into the wilderness. And he was there in the wilderness 40 days. Look, it was the Holy Spirit that took Jesus to the wilderness to be tempted. Heilige Geist, der Jesus in die Wüste geleitet hat, damit er dort versucht wird. You know, James said that God does not test or tempt anybody. Jakobus steht aber, dass Gott niemanden versucht. Praise the Lord. Halleluja. God does not tempt or test anybody. Gott. James 1. Let us go to James 1. Amen. Jakobus 1. James 1. James 1, 13. Jakobus 1, James. Vers 13. 13. He said, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. Oh my God. Amen. Amen. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Praise the Lord. Hallelujah. But we read in Mark 1, where the Bible said that the Holy Spirit took Jesus to the wilderness to be tempted by Satan. Amen. Markus gelesen, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste geleitet hat, damit er dort versucht wird. Praise the Lord. Halleluja. When Jesus came, he did not tempt or test anybody. Als Jesus kam, hat er niemanden versucht oder he did not tempt anybody. Er hat niemanden versucht. Evil people are always tempting people. Bösartige Leute prüfen immer Menschen. I have been tempted back here. Ich wurde auch schon von Menschen geprüft. Amen. They, you know, they bring questions to tempt you. Sie bringen Fragen, um einen extra in eine Ecke zu locken und einen Amen. Zu drücken. Die Pharisäer waren geübt darin. You know, that is the spirit of the Pharisees. Der Pharisäergeist. Amen. Amen. So many times they came tempting Jesus. So oft kamen sie, um Jesus zu prüfen. Let us quickly look at one example, or maybe one or two. Amen. John 8. Go to John 8. Amen. They were always coming to tempt Jesus. Sie kamen immer, um Jesus zu prüfen. They would bring questions. They, you know, sie bringen Fragen. To tempt you, to put you in one problem or the other. Um dich bloßzustellen. Mm-hmm. To have something to gossip about you. Sie etwas haben, worüber sie hinter deinem Rücken reden können. You know, after saying a lot at the bar, they come with questions. Nachdem sie viel über dich geredet haben, kommen sie mit Fragen. John 8. Johannes 8. Praise the Lord. Halleluja. From verse 2. And early in the morning, he came again into the temple, and all the people came unto him. And he sat down and taught them. The scribe and the Pharisee brought unto him a woman taken in adultery. And when they had set her in the midst, they say unto him, Master, which this woman was taken in adultery in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what sayest thou? Amen. Amen. You know, they brought something to tempt him. Sie brachten etwas, um ihn Look zu at versuchen. Vers 6. This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stood down. Praise the Lord. Ja. You know, they bring something to tempt Wenn you. Etwas bringen, um dich zu versuchen. Amen. Amen. Once somebody is tempting me, I know immediately. Wenn jemand mich versucht, ich merke das direkt. Amen. Amen. I know that this is the question of temptation. And I'm not afraid to answer you. Und ich habe keine Angst, dir zu antworten. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. And here Jesus was not afraid to answer them. Jesus hatte keine Angst zu antworten. He knew what they were after. Er wusste, was sie wollten. Amen. They were after to trap him. Sie wollten ihm eine Falle stellen. Amen. Amen. Then he was not afraid of anything. Er hatte keine Angst vor nichts. Also in Mark 12. Let's go to Mark 12. Markus 12. From verse 13. Mark 12, 13. Markus 12. 13. And they said unto him, certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words. You see it? They sent them to catch him in his word. You see everywhere today. They will come and say, ask you questions. Wenn ihr Fragen stellen, nicht versuchen. Some I will record it. Vielleicht nehmen das sogar auf. Amen. Yeah. They will record it to bring it out. Don't be afraid of anything. Und nehmen das auf, speak Christ. Tell them the truth. Dich Amen. Zu exposen oder sonst etwas zu machen, aber hab keine Angst davor. Sprich einfach Christus. Somebody recorded me here before. Jemand hat mich hier mal in der Gemeinde auch aufgenommen. Praise the Lord. Um mich zu, you know, you cannot fight God. Mich zu exposen, aber du kannst Gott nicht bekämpfen. Praise the Lord. Ja. From verse 14. And when they were come, they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest not for no man, for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth. Is it lawful to give tribute to Caesar or not? They wanted to trap him. Sie wollten ihn wieder in Falle stellen. Are we to go to the hospital or not? Du willst zum Krankenhaus gehen? I'm sick. Ich bin krank. You know, they come with funny questions. Kommen komischen Fragen. Amen. You know, are we to do this or not? Wir das tun oder nicht? Am I the one you are to ask? Don't ask me any question. Go to the Holy Spirit. Aber stell mir so eine Frage nicht. The Holy Spirit is there to help you to answer questions. Wird, diese Frage zu beantworten. They are not after the true answer. Leute, diese Leute sind nicht hinter der wahren Antwort. Sie wollen einfach nur eine Falle stellen. Einen Fehler finden, damit sie über dich lästern können. Amen. Amen. Jesus knows how to answer them. Jesus weiß, wie man ihn antwortet. Amen. Amen. You know, we were in Matthew 10. That's why when they bring, they take you to anywhere. Don't be afraid of what you are going to say. Egal, wo man dich hinbringt, hab keine Angst, wie du reden wirst. So also, when they come with their temptation. Genauso, wenn sie mit ihren Versuchungen kommen. Don't be afraid of what you are going to say. Wie du sprechen wirst. Because the Holy Spirit is going to, is the one that is always speaking. Der Heilige Geist ist derjenige, der durch dich redet. Praise the Lord. Halleluja. Shall we give, or verse 15, or shall we not give? Betty, knowing their hypocrisy, said unto them, why tempt ye me? Why tempt ye me? Why are you tempting me? Jenny, can you help us to read verse 15? Mm-hmm. Jesus durchschaute ihre Falschheit und sagte, warum wollt ihr mir eine Falle stellen? Zeigt mir ein Geldstück. Bring me a penny, that I may see it. And they brought it. And he said unto them, whose is this image and superscription? And they said unto him, Caesar. And Jesus answering said unto them, render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marveled at him. Praise the Lord. They wanted, you know, they thought that he would say, don't listen to Caesar. Sie dachten, dass sie sagen, dass er sagt, don't pay tax. Zahlt keine Steuern, hört dem Kaiser nicht zu. Amen. It is like somebody coming to me and telling me, hinkommt und sagt, look at what my mother said. Guck mir, der, was meine Mutter and look gesagt at hat. What the Bible said. Der, was die Bibel sagt. Which of them am I going to follow? Was soll ich machen? But the question is, are you a child of God? Die Frage ist, bist du ein Kind Gottes? If you are a child of God, you follow God. Dann folgst du Gott. You don't follow flesh. Er folgt nicht dem Fleisch. You see, if you want to prove what your mother is saying to you, das, was seine Mutter David sagt, proved the armor. Genauso wie David sozusagen diese Rüstung geprüft hat. Amen. You see, you are to prove it. Is it coming from Christ? If it is coming from Christ, you take wenn it. Von Christus kommt, kannst du if it is not coming from Christ, you don't allow the body to be to deceive you. Das nicht zulassen, dass Satan going through your mother das, or whoever to speak to you. Dass das Fleisch dir etwas vormacht, dass der Teufel durch diese Leute spricht, praise the Lord. Weil sie deine Leute you prove, sind. You prove whatever comes to you. Du musst das prüfen, was is it kommt. Christ or Satan? Amen. Amen. You know, Jesus was not afraid to tell Peter get behind me. Jesus hatte keine Angst zu sagen, weil ich von mir Satan. Because he was, he proved the word. Er hat die Worte geprüft. What was coming? Was kam da raus? Though that word was a good word. Das war ein gutes Wort. What the natural man we call good. Very good. We know that. But Jesus said, "Get behind me." Aber Jesus hat gesagt, weil ich von mir Satan. He's not coming from God. Weil es nicht von Gott kam, sondern von Menschen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Evil men always plan to catch God's children. Bösartige Menschen planen immer Kinder Gottes irgendwie bloßzustellen. They still come and tempt. Auch heute kommen sie noch, um Kinder Gottes bloßzustellen. They discuss with you to tempt you. Sie diskutieren mit dir, um dich they ask you question to tempt you. Fragen, um dich zu versuchen. Praise the Lord. Halleluja. We are not to be afraid of them. Wir sollten keine Angst haben vor ihnen. Give them what Jesus. Gib ihnen das, is going to give to was Jesus geben wird durch dich. Give them what you have. Gib ihnen das, was du hast. Don't give them what they have. Gib ihnen nicht das, was sie haben. Or what they desire, what they want. Amen. Don't join them. Again, when Jesus came, he did not tempt anyone. Als Jesus kommt, hat er niemanden versucht. God does not tempt or test anyone. Gott versucht niemanden. You know, when Jesus came, he did not tempt anyone with problems. Als Jesus kam, hatte niemand sicknesses Probleme. And diseases, poverty, you know. He did not try anybody. Er hat nicht irgendjemanden mit Problemen gejagt. Hebrew 1:3. Look at Hebrew 1. Hebräer 1. If you want to know God, wenn du Gott, you know, some people say they don't know God. Leute sagen, dass sie Gott nicht kennen. You know, Moses did not even know God. Mose kannte Gott noch nicht mal. Moses said, I want to know you. Mose hat gesagt, er möchte Gott kennen. But Jesus said, I know God. Aber Jesus hat gesagt, ich kenne Gott. Praise the Lord. Halleluja. Well, you know, I know God. Ich kenne Gott. Because I am God. Weil er Gott ist. Look at Hebrew 1:3. Hebräer 1:3. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 1:3. We are still talking about temptation. Amen. Es geht immer noch um Versuchung. Jesus never tempt anyone. Jesus hat niemand versucht. Hebrew 1:3. He said, who being the brightness of his glory and the express image of his person. He is the express image of God. Es ist das Ebenbild Gottes. Das ist Jesus. The express image of his person and upholding all things by the word of his power. Praise the Lord. Hallelujah. He is the express in exact image of God. Er ist der Ausdruck Gottes. In John 14, look at John 14. Johannes 14. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, thank you. Thank you, Father. John 14. Johannes 14. Look at verse 8. Johannes 14. Philip said unto him, Lord, show us the Father. Show us the true God. Zeig uns den wahren Gott. Oh my God. And it sufficeth us. Jesus said unto him, have I been so long time with you, and yet hast thou not known me? Philip. Oh, Daddy. Praise the Lord. You know, to know God is very simple. Know Jesus, you know God. Amen. People will say they don't know God. They don't know God. God's children, you are to know God. Amen. Because that's Jesus. Yes, Jesus. He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou then? Show us the Father. Praise the Lord. Hallelujah. In John 5, look at John 5. Johannes 5. John 5:19. Johannes 5, verse 19. They answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father to do. Oh, Daddy, thank you. Amen. Amen. You know, Jesus did not kill anybody. Jesus hat niemanden getötet. So God does not kill anybody. Gott tötet auch niemanden. Amen. Amen. Oh, if Jesus, I mean, if Jesus, when he was here, if he have killed people, then we will know that it's God that take. Is the taker. Hätte Jesus hier Leute umgebracht, dass er nimmt, aber er nimmt nicht. He never kill anybody. Die Leute nicht. Religion will say he's the giver and the taker. Religion sagt, er ist he's never the Geber und Nehmer des Lebens, aber Amen. Ist er nicht. And he is not also their giver. Er ist auch nicht der Geber. Amen. Amen. He is not their giver until he himself is the giver. Erst wenn er selbst der Geber ist. A lot of things they have is not coming. They are not coming from him. Vieles. They are coming from their aber God. Es kommt nicht von Jesus. Es Amen. Kommt von it's their God that is the taker and their taker. Ist ihr Versorger. Der Teufel ist ihr Versorger, nicht Amen. Jesus. And not the true God. Nicht der wahrhaftige Gott. Jesus said that the Son can do nothing of himself, but what he sees the Father do. For whatsoever he doeth, this also doeth the Son likewise. You see, to know God is so simple. Gott zu erkennen ist sehr einfach. No Jesus, kenne you know Jesus, God. Dann kennst du Gott. No Christ, you know kenne God. Christus, dann kennst du Gott. Amen. Amen. John 5:19. Johannes 5, Jesus 19. said, I do what the Father do. If my father is a killer, I kill. Wenn mein Vater ein Mörder ist, dann werde ich auch Amen. Töten. We know that Jesus never killed anybody. Jesus hat niemanden getötet. He did not kill anybody. Er hat niemanden getötet. He never tempt anybody. Niemand versucht. If my father is the one tempting, I will also tempt. Wenn er der versucht, dann würde ich es but auch tun. But I don't tempt because my father nicht. Don't do that. Weil er das auch nicht he did not tempt anybody. Er hat niemanden versucht. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If my father saved, I will save. Wenn mein Vater rettet, dann rette ich. Amen. Amen. You know, Jesus came to save. Jesus kam, um zu retten. And not to kill, to destroy. Zu zerstören. Luke 9. Let's quickly go to Luke 9. Lukas 9. Luke 9. Praise the Lord. Halleluja. Luke 9. Lukas 9. From verse 51. 51. And it came to pass, when the time was come, that he should be received up. He steadfastly set his face to go to Jerusalem, and sent messengers before his face. And they went and entered into the village of the Samaritans to make ready for him. And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem. And when his disciples, James and John, saw this, they said, Lord, we doubt that we command fire to come down from heaven and consume them, even as Elijah did. Oh, Daddy. Praise the Lord. Yeah. Verse 55. But he turned and rebuked them and said, If Jesus was going to kill, he could have killed right there. Amen. Hätte Jesus töten wollen, hätte er da an diesem Ort getötet. But that is not his system. Das ist nicht sein System. That is not his ways. Das sind nicht seine Wege. Amen. Amen. He turned and rebuked them and said, You know not what manner of spirit you are of. The old and the new, they are so das different. Alte, das Neue ist nicht gleich. It's not just a page. Es ist nicht nur eine Seite. Amen. Amen. It's not just a page. It's nicht so different. The old, the flesh fights. Im Alten hat das Fleisch the gekämpft. New, the spirit fights. Ist der Geist, der kämpft. Praise the Lord. Halleluja. The old, you see the flesh. Im Alten siehst du das Fleisch. You see what people are wearing. Du siehst, you see what they are putting on. You see what they are, you know, they are dressing. But the new, you see the spirit. Aber im Neuen siehst du den Geist. The old, you see the result. Im Alten siehst du die Ergebnisse. The new, you see Christ. Im Neuen siehst du Christus. Amen. Amen. The old, you see doctors. Im Alten siehst du Ärzte. The new, you see Christ. Im Neuen siehst du Christus. He's the one walking through er ist derjenige, der if you are a child of God, it's not for everybody. Amen. It's not for everybody. You have to believe it. Amen. For the Son of Man is not come to destroy men's lives. You know, Jesus said he's the exact image of God. He said he did not come to destroy men's lives. He is not the taker. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And through this very place, will help you to know the difference between the spirit and the flesh. Zeigt uns den Unterschied zwischen Geist und Fleisch. You know, Jesus, he said, you don't know the manner of spirit that you are. That is no longer about the flesh. The flesh will be provoked. Das Fleisch wird provoziert. But the spirit is never provoked. Der Geist ist niemals provoziert. Amen. Amen. You know Elijah. You know Elijah at that time. You know he called out animal to eat people. Er hat he called out things. That things would just happen. Er hat Leute getötet einfach so wie. Why? Because they provoke him. Weil Leute ihn provoziert haben. But Jesus is not of the flesh. Aber Jesus ist nicht vom Fleisch. He is never provoked. Er ist nicht provoziert. Who is on? Who will get it? Amen. He is of the spirit. Das ist vom Geist. He will be believe his spirit or spirit. Ich glaube, das ist vom Geist. That's why he rebuked Peter. It was not about Peter. It was only about the spirit that was speaking through Peter. Es ging nicht um Petrus, sondern um den Geist. Amen. He believed his spirit or spirit. Now, how many people are you going to kill? Wie viele Leute willst du denn töten? You know they killed one of the leaders of ISIS, amen. Their leader, okay, their overchef, amen. How many people can you kill? They have another leader now. Köpfe von ISIS wurden vor kurzem getötet, aber sie werden jemand Neues ernennen und das Morden geht weiter. Amen. Mm. You know, once you even kill this one today, they bring another one. How many are you going to kill? I don't know how long it will take the war that is. The battle is not between man and man, it's between Satan and Christ. Ich weiß nicht, wie lange es braucht, bis die Welt versteht, dass dieser Kampf geistlich ist und nicht physisch. There is no end to the battle, to the war, to the problem. Blutvergießen wird kein Ende nehmen, wenn wir es nicht verstehen. Amen. How many people are you going to kill? Wie viele Leute willst du kill them? They have lies upon life. You cannot kill everybody. Du kannst nicht jeden auf dieser Welt töten. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That you can stop Satan from walking through them. Aber du kannst dafür through sorgen, the gospel of Christ. Dass die Leute that he will not nicht have vom Teufel gelenkt werden oder geleitet werden oder manipuliert werden, indem du that's das Evangelium verkündest. And that's why, you know, during the time of the disciple, that is Peter, Paul. Paul, you know, they don't demonstrate. Zu der Zeit der Jünger, die sind nicht auf die Straße gegangen und haben demonstriert. He's not going outside to demonstrate. Let us go and demonstrate. Sie sind nicht demonstrieren gegangen. It is telling them the truth. Demonstrate, they don't know the truth. Die Wahrheit gesagt. Demonstration can never save them. Weil wenn du demonstriert, das it is preaching the truth. Das wird das Jesus said the truth that make you. Das wird das Individuum nicht ändern. Sondern man muss zu den Leuten hingehen und zu ihnen predigen. Den Leuten erkennen, dass sie die Wahrheit erkennen. Amen. And if you can preach Christ to people, you know Christ. When Christ comes, he comes with his own property. Wenn du Christus predigst, kommt auch mit seinem Besitz. Amen. He has his own property. Er hat seinen Besitz. And if you don't preach Christ to them, they have their father's property. Aber wenn du Christus nicht predigst, will be working in their life. Wird der Besitz des Teufels in ihrem Leben arbeiten. If my father save, I save also. Wenn mein Vater rettet, dann rette ich auch. You know, the father is a savior. Amen. Know the difference. You know, here just help us to know the difference between the spirit. Der Unterschied zwischen dem Geist und dem Fleisch. Amen. Here Jesus is in the spirit. Jesus im Geist. Amen. Elijah was in the flesh. Elijah war aber im Fleisch. He caused fire, commanded fire to come down from heaven. And consume them. Amen? Amen. But Jesus said no. It's not. How many people are you going to consume? He said, "Nein, wie viele Leute willst du denn vertilgen?" Praise the Lord. Yeah. You know, Elijah, Moses, and all the prophets, they did not come to save. Die ganzen Propheten, sie kamen nicht, zu retten. You see, you have to know the difference between them and Jesus. Du musst den Unterschied kennen zwischen ihnen und Jesus. Amen. You know, Moses would say, go to God. Mose hat gesagt, geh zu Gott. You know, Elijah knew that he Elijah was not gesagt, in God. Dass er nicht Gott ist. Yeah, you know, all of them, all the prophets, they all Propheten, know. Wussten, you know, because with that, we know that Jesus is above prophets. Das heißt, Jesus steht über den Propheten. Who get it? Jesus said, come unto me. Jesus did not say, go to God. Und ich geh zu Gott. He said, because I am the true God. Come unto me. Komm zu mir. You know, praise the Lord. Hallelujah. Mm. Christ is the Savior. Christus ist der Retter. Christ is God. Christus ist Gott. God is the Savior. Gott ist der Retter. And we know Isaiah 9. Isaiah 9. Amen. Jesaja 9. Amen. Amen. Go to Isaiah 9. Jesaja 9. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 9. Isaiah 9, verse 6 and 7. Daddy. Are we there, please? Are we there? Isaiah those that doubt that Jesus. You know, there are people doubting Thomas. They doubt is Jesus God. Billions. Viele Leute zweifeln an, dass Jesus Gott ist. Everywhere in the Bible is telling us that Jesus aber überall in der steht, dass look Jesus Gott ist. He said, for unto us a child is born. Vers 5. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there shall be no end. There's no end to his government. Es gibt kein Ende für seinen Thron. After here, once you leave here, his government continues. You are with him. Amen. Wenn du hier weggehst, once you leave this world, geht seine Herrschaft weiter. With him. You are here right now with him. Du bist hier mit ihm. And after here, you are still with him. Nach dem hier wirst du bei ihm sein. Es gibt kein Ende für seine Herrschaft. But the natural world government, grave, ended. Da, das Grab get it. Beendet es. Amen. Once you are dead, it's over. Geht es zu Ende. Amen. Amen. But it is only Christ's government. Nur that, die, you see, governor or government that, die Regierung that von grave Christus, cannot die Herrschaft von Christus, after grave you continue with him. Kann der Tod once nicht you are dead, zerstören. Amen. Or once you are gone to be with him, once you sleep in the Lord, you go to continue with him. In him there is no end. In ihm ist kein Ende. Verse 7. Of the increase of his government and peace, there shall be no end. Upon the throne of David and upon his kingdom to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth, even forever. The zeal of the Lord of hosts will perform this. In der deutschen Version ist es Vers 6. Amen. Amen. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscher, wird dies tun. You know, all the prophets all together, they did not know God. Alle Propheten, sie kannten Gott nicht. They did not know God. Sie kannten Gott nicht. Amen. You know, they did not know God. Sie kannten Gott nicht. Oh, Daddy, thank you. They did not know him. Sie kannten ihn nicht. Moses said in in Exodus, amen. He said, I want to know you. In 2. Mose steht es. Exodus 33. Mose gesagt verse 13. Let us go there. Ich möchte Exodus erkennen. 33. He said, I want to know you. That's what Moses said. 2. Because Mose. They don't know him. Weil sie nicht kannten. Praise the Lord. Hallelujah. Exodus 33. 2. Mose 33. Verse 13. Vers 13. Now, therefore, I pray thee, if I have found favor in your sight, show me now the way that I may know thee. Amen? Amen. Show me the way that I may know thee, that I may find grace in the sight. And consider that this nation is your people, that I may know thee. I want to know you. But Jesus said, look at John 8. Look at what Jesus said in John 8. Johannes 8, you're blessed. Praise the Lord. Hallelujah. John 8. Are we there, please? Verse 55. Johannes 8, 55. John 8, 55. He said, are we there? Mm. Nini, can you help us to read? Und doch habt ihr ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagen würde, ich kenne ihn nicht, so wäre ich ein Lügner gleich wie ihr, aber ich kenne ihn und halte sein Wort. Can you see the difference between what Moses said and what den Unterschied Jesus zwischen dem, was Jesus sagt, und dem, was yes, Moses sagt? Not know him, but I know him. And if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you. But I know him and keep his saying. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. Amen. Daddy, thank you. Praise the Lord. Amen. You know, he's not a killer. Er ist kein Mörder. Amen. Amen. He is not the one that tempt people. Er ist nicht Leute, er versucht nicht. Amen. He is not a killer. Er ist kein Mörder. You know, he introduced death to Adam. Er hat Adam und Eva den Tod vorgeschlagen. And he won Adam against death. Und er hat ihn aber auch vor dem Tod gewarnt. You know, he warned him against death. Er hat ihn gewarnt vor dem Tod. He said, I created death. Ich habe den Tod erschaffen. Without power. Aber kraftlos. But if you disobey me. Aber wenn du mich missachtest. It will not be called sin. Ist das Sünde? And that sin will not give power to death. To not kill you. Diese Sünde wird dazu führen, dass der Tod die Macht hat, dich zu bekommen. You know, people are dying today. Leute It's sterben. Not God that is killing them. Es ist, weil Gott sie tötet. He warned Adam against death. Er hat Adam gewarnt vor dem Tod. He wanted us to live long, er wollte, to dass live wir here forever. Hier auf Erden für immer leben. He did not warn Adam against the tree of life. Er hat Adam nicht vor dem Baum des Lebens gewarnt. The tree of life was in the garden. Der Baum des Lebens war auch im Garten. God did not say, don't eat it. Gott hat nicht gesagt, ess davon. Amen. Nicht. Amen. Let us close with this very place. Go to Genesis 3. Amen. 1. Mose 3. Praise the Lord. Halleluja. Genesis 3. Proverbs 21. Unto Adam, God said to his wife, let me see where I'm reading. Okay. Okay, good, it is. Unto Adam also and his wife, did the Lord God make coat of skin? And clothe them. You know, he take care of us. Upon all, kümmert he sich was um still uns. There for them. Dennoch hat er sich um sie Upon kümmert. The disobedient, he was still there. Obwohl sie ihn missachtet he haben, hat er sich um sie gekümmert, wollte er sie kleiden, einkleiden. Don't they disobey him. Auch wenn sie ihn missachtet haben. Praise the Lord. Halleluja. You see, even after the fall, auch nach dem Sündenfall, he still loved them. Hat er sie geliebt. Verse 22. And the Lord God said, behold, the man is become as one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live forever. He did not warn them against the tree of life. Er hat sie vor dem Baum des Lebens nicht gewarnt. Amen. The tree of life was in the garden. Der Baum des Lebens war auch im Garten. He just left. He said, "You can eat anything." Du kannst von allen Bäumen essen. Amen. Außer von den But this is the one, the go to the tree of knowing good and evil. Der Erkenntnis that davon. That is what you are not to eat. Sollst du nicht essen. He said, "It is that will bring death." Der wird den Tod bringen. Amen. Amen. That will empower death to kill you. Der den Tod die Macht geben wird, dich umzubringen. He never take anybody's life. Er nimmt kein Leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. As we know, man disobeyed him. Der Mensch hat ihn missachtet. Verse 23. Therefore the Lord God sent him forth from the garden of Eden to till the ground from whence he was taken. So he drove out the man. And he placed at the east of the garden of Eden cherubims and a flaming sword, which turned every way to keep the way of the tree of life. Praise the Lord. He drove them not because he hated them. Nicht, weil er sie gehasst hat, hat er sie verscheucht, sondern weil er sie liebt. No, we want to live in this world forever. Wer will auf dieser Welt für immer leben? Nobody. Niemand. Sometimes I'm so tired. Ich bin nicht müde. Jenny, Sometimes you just, Jesus, when are you coming? please come now. It's time. Because you don't, you just, you know, who want to live here forever? Wir für immer hier leben. Amen. Amen. Praise the Lord. Imagine your forefather, if Adam is still alive, how if Adam wäre noch am Leben, wie sähe jetzt aus? All those people that died, that, you know, they, you know, it's not that they will not have that cancer that killed them or those problems. That problem is still in their life. How would they? Would they? We don't even look human. Ja, und die Sache ist, I don't know. Diese Menschen werden ja nicht frisch und so aussehen wie am ersten Tag, sondern sie werden fast lebendig verfaulen. You can see that it is love that made him do that. Amen. The love of so much. Amen. Praise the Lord. So we close with that. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.